Hallo und herzlich willkommen bei Rednecks lädt ein. Diesmal leider nur mit dem Leander, aka Hurax, und mir. Ja, leider sind Nils und Magnus diesmal nicht dabei. Beide können leider Verhindert. nicht. Ja. Weil Magnus hätte gekonnt, wenn wir fast fertig Warum auch immer, das, waren. da darf man jetzt auch mal rum. Er meinte gerade eben, war er noch kurz im Discord. Und sagte, wenn wir fast fertig wären, könnte doch eben beim Ende dabei sein. Also im Ohne Sinne News. von, jetzt kommt Magnus, weil. Baum. Ende. Weil er jetzt keine Zeit mehr hat. Ja, wir lassen uns viel Zeit. Mit Vorbereitung. Vorbei, dann besteht daraus, dass wir uns totlachen über irgendwelche Was ja Scheiße. überhaupt nichts mit dem, meiste Zeit nichts mit dem Podcast zu tun hat. Aber ja, mal zur ersten News, ne? Nämlich, es hätte wahrscheinlich eine Mod, oder ja, nicht nur wahrscheinlich, es hätte eine Mod für GTA 5 gegeben mit Red Dead Redemption. Und zwar dem kompletten ersten Red Dead Redemption als Mod für den PC übertragen. Es gab nur ein Problem. Nämlich, dass die Entwickler des Mods kontaktiert wurden und von wem weiß man nicht genau, wahrscheinlich von Rockstar. Und sich jetzt entscheiden, also dass sie entscheiden mussten, dass sie die Entwicklung des Mods abbrechen. Also wird's wohl doch kein Red Dead Redemption für PC geben. Jedenfalls nicht den ersten Teil. Was ich persönlich sehr bescheiden finde. Wenn man sich so die Screenshots ansieht von dem Mod, ist das schon sehr, sehr geil. Ich habe nicht wirklich viel Red Dead Redemption gespielt, als ich es damals mal ausgeliehen hatte. Aber ich muss schon sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Und ich finde es scheiße, dass es nicht für PC erschienen ist. Oder ja, halt später für PC erschienen ist wie GTA 5. Denn, ja, ist halt nicht so schön, ne? Also, es ist ein geiles Spiel. Aber dann, da habe ich wieder eine Theorie. Denn Rockstar ist eigentlich sehr, sehr liberal mit Mods. Solange es halt kein Mod ist, der dir Vorteile verschafft. Also warum würden sie dann die kontaktieren, um das zu canceln? Also es das heißt ja schon, dass dann irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit besteht, dass Red Dead Redemption so auch eins auf dem Weg ist für den PC. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ist nicht Red Dead Redemption von Rockstar? Ja, es ist ja von Rockstar. Eben, vielleicht ist es deswegen, weil sie halt nicht wollen, dass Leute ihr eigenes, also eins ihrer Spiele halt Mod, also als Mod. Ich meine, die wollen auch damit Geld verdienen, wenn das dann rauskommt. Ja klar, das, was mich daran wundert, ist nur, eine Mod wird das ja nicht wirklich verhindern, obwohl, wenn es die ganze Story ist, schon. Aber wenn es nur die Welt ist und dann ein paar Aufgaben, dann, ja. Trotzdem finde ich es persönlich ziemlich scheiße, dass sie dann sozusagen sie zerstampfen. Sie gehen ja dann hin und stampfen alles platt praktisch. Also, ja, es ist ja nicht bestätigt worden, dass es Rockstar ist. Wer sie kontaktiert hat, ist ja nicht klar, aber ja, es ist dann ja persönlich, da muss ja schon so ein bisschen Red Dead Redemption auf dem Weg sein, weil sonst macht es einfach keinen Sinn, das zu zerstampfen. Denn wenn Leute, die GTA zum Beispiel nicht mögen, erfahren, dass es eine Mod gibt für GTA mit Red Dead Redemption, dann kaufen die sich GTA. Kommt an, wie gut die Mod ist. Ja, so wie es scheint, war die Mod anscheinend sehr gut, denn sie hatte viele Anhänger, die freudig darauf gewartet haben. Und es sollte im Sommer ja schon eine Beta kommen. Aber leider wird da ja jetzt nicht wirklich mehr was draus. Das ist jetzt schon das die zweite Mod für einen Klassiker. Obwohl, ja, Klassiker. Die platt gestampft wird. Damals wurde ja schon von EA die wer ist es? Die Star Wars Battlefront Mod, Aufarbeitung von Fans, platt gestampft. Damals hatten Fans ja schon die Mod für Star Wars, also eine Mod oder eine Aufarbeitung gemacht für Star Wars Battlefront, in der man tatsächlich das Star Wars Battlefront, wie man es damals kannte, nicht dieses neue von EA, hatte, nur es sah um einen, also um Welten besser aus. und spielte sich anscheinend auch um Welten besser, aber das wurde dann halt platt gestampft, weil es war halt, es gehört halt Disney. Und wenn halt dann EA sagt, hey, wir dürfen nur entwickeln, ihr dürft das nicht, dann müssen sie halt, um legalen Konsequenzen oder der gesetzlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen, aufhören. Und das finde ich persönlich ziemlich scheiße. Weil da steckt viel Arbeit drin. Und ja. Klar, es ist eine Konkurrenz, aber ich meine, warum nimmt man die da nicht und sagt, hey, dann verkaufen wir das zusammen und fertig. Tja. Gib mir mal die Redelatte. Die Redelatte, ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich glaube, das war vor 3 oder 2 Podcasts, wenn nicht sogar länger zurück, wo wir über Freitag den 13. das Spiel geredet haben. Nicht und, der Film, nicht der Tag, nein, das Spiel. Das Spiel, genau. Mit Jason Voorhees und, ja doch, Jason Voorhees. Und jetzt gibt es ein Erscheinungsdatum mit sogar ziemlich genauem Preis. Und zwar 40 US-Dollar, also bei, entweder machen sie es aus, dass sie 40 Euro dafür verlangen oder halt bei 37, 38 Euro. Am 26. Mai diesen Jahres. Und das ist jetzt ungefähr nur ein knapper Monat, ein bisschen mehr als ein Monat, aber so 3 Tage mehr. Ich gucke gerade, wann der nächste Freitag der 13. gewesen wäre und das wäre der 13. Oktober. Okay, ich bin sehr froh, dass Sie nicht das gemacht haben. Also, ja, klar, es hätte schon besser gepasst, aber cool, ja. So viel Geduld habe ich dann auch nicht. Nein, das kann ich. Und der letzte war im Januar. Ja, da haben wir, glaube ich, ich glaube, da war es noch nicht. Doch, da war schon. Da war es angekündigt, Arbeitung, aber da hatten wir ja noch nicht mal einen Podcast. Genau. Oder? Gut, und nicht nur ist das angekündigt worden, sondern auch, es wird sehr, nein, sogar ziemlich, also so ziemlich ganz sicher, das klingt jetzt bescheuert, das ist falsch, egal. Es wird ein Einzelspieler folgen, etwas zwar ein bisschen später, vielleicht sogar sehr viel später, aber es wird ein Singleplayer folgen und entweder, ich kann mir jetzt so vorstellen, dass entweder werden da Geschichten von den einzelnen Survivern erzählt und dann auch von Fori, also von Jason, oder dass man halt, wenn es halt ganz hingeklatscht ist, halt gegen NPCs dann halt macht, als Survivor oder als Jason. Du weißt, dass auch so oder so geben wird, einen Offline-Modus. Was ich auch ziemlich geil finde, weil beispielsweise bei Dead by Daylight gibt es das gar nicht. Oh. Das finde ich an sich sehr, sehr cool. Aber es muss ja schon was Besseres in der Story kommen. Also es kann ja nicht nur Offline-Matches sein. Deswegen erwarte ich da auch schon wirklich, dass dann sowas mit Jason zum Beispiel, dass du wirklich die gesamte Story von Jason hast. So wie ich das gesehen habe, hast du tatsächlich verschiedene Arten von Jason. Durch die verschiedenen Filme durch. Ich glaube, es gab ja mehrere Freitag den 13. Soweit ich weiß. Zwar, ich glaube, ich habe nie einen gesehen. Ja, ich genauso wenig. Oder ich habe versucht, einen zu sehen auf YouTube, aber das war eine Fehlentscheidung, weil das war auf 480p. Also das Bild war 480p und die Auflösung ging maximal 144p. das, was man hören konnte, also ja, das Einzige, was man machen konnte, ist zuhören, weil sehen konntest du nichts. Die Zeiten, als wir noch nichts von illegalen Streaming-Diensten, die wir überhaupt nicht benutzt haben, niemals, nein, weil sowas benutzt wird. Nie und immer. Damals wussten wir von sowas nicht, weil sowas haben wir auch nicht benutzt. Auch heute nicht. Ist Anime Heaven eigentlich illegal, frage ich mich. Ja, schätze ich mal. Wahrscheinlich, weil es einfach alles da. Sogar großartig. Geht nicht zu Anime Heaven. Das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das ist nämlich nicht illegal. Das würden wir nie empfehlen, dass ihr auf legal, ja, auch nicht wirklich, auf illegale Seiten geht und euch da illegal Sachen streamt. Ja, sehr unglaublich. Ich würde mal sagen, hast du noch was zu sagen? Sonst gehen wir schnell weiter hier. Hey, doch, wenn man nicht auf Anime, also wenn man auf Anime steht, dann ist es eine sehr schlechte Idee, da hinzugehen, denn es ist illegal. Nein, zu der News. zu der News. Ach so, nö. Das ist leider nicht Freitag der 13., aber Freitag der 26. Das ist genau. Doppelt 13. Das heißt, das ist doppelt so gruselig. Ja. Spooky. Oder wie die modernen Kids sagen würden hier in England, Spoopy. Too spoopy for me, ne? Ja, too spoopy. Gehen wir weiter, nämlich Starbreeze, bekannt für Spiele wie Payday und Payday? Ja. Und unter anderem tatsächlich auch The Darkness und Brothers, A Tale of Two Sons. Sehr geiles Spiel. Kann man aber nicht viel drüber erzählen, ohne es zu spoilern. Ja, es sind zwei Brüder, die versuchen, ihren Vater zu retten. Ah, okay. Ja, Starbreeze will demnächst ihren Fokus auf Koop-Erfahrungen setzen. Also sowas wie Payday 2 und Payday, wo du zusammen halt mit deinen Freunden zusammenspielen kannst. Und ich persönlich denke mir nur, fickt euch. Waren sich die Payday versaut haben? Ja, es ist... Skins und so ein Scheiß, die Vorteile bringen. Das ist eine lange Geschichte, aber ich hab Schiss, dass... nicht nur Schiss, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas von der Firma, weil Payday 2 so ein Drecksspiel geworden ist. Man siehe die Steam-Reviews, die innerhalb von ein paar Wochen nach einem Update, das Lootboxes inkludiert hat, oder ein Spiel hinzugefügt hat, wie die Reviews von sehr gut auf sehr oder eher schlecht gerutscht sind. Pay to win ist halt Bullshit. Ja, und das sind ja dann noch die Skins. Es ist ja nicht wirklich Pay to win, weil du nicht gegeneinander spielst, aber an sich, dass du Vorteile kriegst aus Skins, die du aus Kisten ziehst, für die du Geld ausgeben musst, wie in Counter-Strike, die aber keinen tatsächlichen Wert haben, weil du sie nicht verkaufen kannst, die Skins. Genau, bloß, dass sie da 20 Euro wert sind oder so, die Kisten oder so ein Scheiß. Nee, ich glaube, die sind nicht 20 Euro wert. Dann 15. Aber an sich, sie sind einfach... Ja, es ist persönlich... Ja. Ich bleib bei Payday 1. Das ist zwar altbacken und nicht unbedingt das beste Spiel, aber ich meine, das hat kein Pay-to-Win und keine Lootboxen. Wie viele andere Spiele, die nicht in 2016 oder 2017 erschienen sind. Komischerweise. Also dementsprechend, ja, es ist... Ich will nicht wirklich mehr was von Starbreeze sehen, weil ich habe mich extrem auf Payday 2 gefreut. Fand es anfangs wirklich geil. Und ja, ich hab's zwar auf Steam, aber ich kann gleich mal ansagen, wie viele Stunden ich gespielt habe. Ich hab's mich tatsächlich einmal angemacht, mindestens. Und ich warte. Alter. Und ich warte. Ich hab sogar gar nicht mal so wenig. Ja, wenig. So, Payday 2. 3 Stunden habe ich tatsächlich gespielt. 21 habe ich's gespielt. Das ist auch ein einziges Payday, was ich habe. Und ich habe alleine in Payday 2 2 Stunden verbracht. Also, vielleicht nicht meine. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar in The Mean Greens mehr. Nee, da habe ich auch 2 Stunden. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe da weniger. Ja. Ich meine, im Gegensatz zu 200. Junge, was ist denn gerade mit meinem Handy los? Im Gegensatz zu zum Beispiel 263 Stunden in. Top Class ist doch Six Siege, ist das zum Beispiel. Ist doch The Mean Greens, oder nicht? Ja. Wieso ist es da nicht bei T? Wieso ist das generell nicht nach T? So, warum ist es nicht hier Buchstaben noch so? Weil The nicht mitgezählt wird. Ah. Und okay. Ich hab's bei mir nach Buchstaben sortiert. Green. The Mean Greens, ein leider sehr wenig gespieltes Spiel. Sehr geil, aber. Kann ich nur empfehlen. Ey, Bent. Ah, da! 2 Stunden, ja. Ich auch, okay. Ach ja, The Mean Greens hat keine Lootboxen. Also, ja. Hat nichts. Es ist hauptsächlich PvP. Es ist mit ein, eigentlich, ja, es ist eigentlich das fairste Spiel der Welt. Jeder hat alles. Ein Raketenwerfer, eine Sniper, eine Schrotflinte, ein Sturmgewehr und eine Granate. Und ja. Und dann spielt man gegeneinander. Das erste Spiel. Wusste, dass man manchmal behaupten könnte, die Shotgun ist OP, weil One-Hit auf Medium-Distance, aber naja. Ja, aber an sich, jeder hat die Shotgun. Also jeder kann die Shotgun spielen. Wenn du sie nicht spielen willst, ist das ja auch deine Sache. Genau. Naja. Gut, da wir nur zu zweit sind, nehme ich sie mal wieder. Ja, also Abschluss, ich bin nicht wirklich. Nee. Ich möchte nicht wirklich was von Starbreeze sehen. Ich finde das gut, wie es jetzt ist. Also, nein, ich find's nicht gut, wie es jetzt ist, weil Payday 2, aber ja. Geh weg. Ich will nichts von denen. Okay, ich gehe ja schon. Nein, nicht du. Ja, aber würde ich sagen, machst du mal weiter. Genau. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oder Regenbogen 6 Belagerung Wenn man es wurde übersetzt. geupdatet zu Patch 2.1.3 am 19. April. Und zwar, es wurden mehrere hier Montagne, sag ich, Operator gebalanced oder halt verändert. Und dann noch ganz viele, sehr, sehr, sehr viele Bugfixes, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Aber hauptsächlich sind Glass ist Thermalvisier, es wurde nicht genervt, aber es wurde verbessert. Also es wurde bugfreier gemacht. So dass man halt, jetzt steht hier The Noise, aber ich nehme an, das ist einfach das Flackern der gelben Umrandung vom Gegner, das sie meinen. Also Ja, das nennt man halt Noise. das, also Noise ist an sich, es war ja wie bei, Radio, glaube ah, ich. wie erkläre ich das am besten? Ja, es ist. Wenn du Kameras guckst, dann ist ja immer dieses Gekörnte, dass es so also körnig aussieht und dann, als hättest du so ein, wie beim Fernseher, wenn der Fernseher, die alten Fernseher keinen Anschluss oder keinen Empfang hatten, hast du immer dieses Genau, Schnee. halt so, genau, Schnee. Und das Das ist ist halt so halt eine Noise. Überlage, das ist Noise. Ich weiß zwar nicht, warum es Ton heißt, also Rauschen. Geräusch, Denn aber Noise, naja. weil das ist ja an sich, als hättest du einfach nur so ein Rauschen. Das ist ein Ja, Rauschen, stimmt. ja. Gut, also die wurden reduziert. Es wurde der Kontrast von dem getönten Kontrast, also das getönte Feld im Visier, der Kontrast wurde verniedrigt. Genau wie der Kontrast von der gelben, auch hier gelben, des gelben Highlights von den Gegnern. Und dann wurde auch noch das gefixt, dass man Bluteffekte gesehen hat, obwohl, also keine Bluteffekte gesehen hat, obwohl der Schuss getroffen hat und umgekehrt. Das haben die dann auch gefixt. Was dann auch angenehmer ist, weil dann sieht man, ob man trifft oder nicht. Ja, das mit dem Treffen haben sie wahrscheinlich nicht verbessert, aber da habe ich noch nicht geguckt. Ja, aber Ich wenigstens kann man meide. jetzt erkennen, ob man trifft oder nicht. Weil vorher war es ja so, ich finde immer Bullshit, dass sie ihnen das Thermalgewehr gegeben haben, aber du hast halt auf ihn geschossen, er hat keinen Schaden gekriegt, weil warum wir immer die Patronen nicht getroffen haben. Aber dir wurde angezeigt, dass du getroffen hast. Weißt du, weil da Blut war. Aber gut, dann Montagnes Revolver, der LFP 586, der Hipfire wurde ich würde nicht sagen enorm, aber wurde gut erhöht, weil es einfach op extrem OP war, mit Laservisier einfach da zu stehen und One-Hit-Headers zu verteilen, weil du so genau warst auf Medium und Long Range. Genau wie One-Hit-Body-Shots, wenn du nur eine Rüstung hattest. Das war sehr stark. Also, das ist ein Revolver. Ich meine, es macht Sinn, dass der stark ist, aber. Natürlich, aber so genau in Hipfire vor allem, also weiß ja nicht. Gut, dann Hibanas Kairos. Oh Wurden, Gott. also der Bug, dass sie manchmal einfach nicht abgegangen, also losgegangen sind, haben sie gefixt, in Anführungsstrichen. Also es kann noch passieren, ist aber nicht mehr so häufig. Und die Ja, wollen das dann in Zukunft halt besser machen, es noch ist besser machen. nicht wirklich gefixt. Sie haben gesagt, sie müssen das in der nächsten Season wird es noch behoben. Wann genau nicht? Also es kann sowohl der Patch mit den neuen Operatoren sein, als Reinforcement, als auch der Abschlusspatch, der nochmal jede Season kommt, wo auf die neuen Operator vorbereitet wird. Denn sie müssen anscheinend das ganze gesamte Gadget von Hibana neu coden. Also sie müssen den Code, der dahinter liegt, neu machen und können das jetzt nicht einfach so berichtigen, indem sie da was ändern. Und dann denke ich Dann mir noch mal. persönlich so, jo, dann werde ich Hibana wohl noch länger meiden. Ja, die Japaner sind irgendwie verbuggt, wie es aussieht, weil Echo hat auch einen Buff gekriegt. Aber jetzt nicht wegen Verbuggtheit, sondern einfach ein Buff zu seiner Drohne. Weil früher war es ja so, du konntest Gegner nur halt berauschen, indem du einen Headshot gelandet hast mit der Drohne. Das haben die jetzt so gemacht, dass man, egal wo man trifft am Körper, es ist eine Berauschung. Aus dem Grund, weil es einfach extrem schwer war, teilweise den Kopf zu treffen. Vor allem auf den Konsolen. Das ist dann halt jetzt, das ist Echo und nicht mal, nicht mehr absoluter Trash. Ich habe auf der Konsole einmal Echo benutzt. Oder war ich da schon PC? Nee, einmal habe ich Echo benutzt, da war ich in die Ecke gedrängt, oben im Hauptschlafzimmer. Diesen kleinen Raum. Sind die reingesprintet und konnten ja aber nicht den Raum halten. Also sie sind nicht auf die Idee gekommen, sich irgendwo hinzulegen, wo ich sie nicht treffen kann. Und kam dann rein, dann habe ich Echo an die Decke platziert und habe zum Glück den Kopf getroffen, weil das ist halt sau schwer gewesen. Und jetzt finde ich das eigentlich ganz cool. Ich frage mich jetzt, muss das jetzt noch der Effekt ein bisschen genervt werden? Oder wie ist das? Weil der Effekt ist ja gut gewesen bisher. So wie er war. Ja, aber das Ding ist, der Effekt ist, genau, er ist gut gewesen. Er ist ziemlich gebalanced gewesen. Aber wenn du dich nicht bewegt hast, war es nicht so schlimm. Ja, wenn du dich nicht bewegt hast. Ich meine, du konntest, das Einzige, was er hier Effekt hatte, war deine Sicht. Das Schießen und so war ja total normal noch. War halt ja. Nur schwer für dich halt als Spieler zu erkennen, halt, ob da was ist. Ja, wenn du losgesprintet bist, ist es auch immer schlimmer geworden, bis du irgendwann Tunnelsicht hattest und in diesem kleinen Bereich, den du dann gesehen hast, überhaupt nichts gesehen, also erkannt hast. Aber Echo, der Buff ist nicht schlecht. Ich meine, die Waffe ist ja auch relativ schwach, dank dem Schalldämpfer. Oder die Shotgun ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, die Shotgun, aber seine MP, die MP5S oder K? Weiß nicht, wie die MP5K ist, ich konnte nicht prüfen. Und die S. Ja, aber die seine MP5 ist ja schallgedämpft und die ist auch nicht wirklich stark. Genau. Da halt mehrere kleine Bugfixes mit. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Seite liegt, wo ich es ablese, oder halt generell an Uplay, aber manche Bugfix-Nachrichten haben schon einen Humor dahinter. Beispielsweise, genau, so fixed. Ich rede jetzt mal direkt auf Englisch. Sorry für die Leute, die nicht Englisch reden können, aber ich habe das zu übersetzen. Shield operators were utilizing an ancient technique to reload their pistols instantly. The knowledge for how to perform this reload has once again been forgotten. Ich übersetze das einfach mal frei, Schnauze. Die Shield operator konnten tatsächlich dank einem Bug hin und wieder mal nachladen, ohne also nachzuladen. Das war einfach instant. Du hattest sofort eine Pistole nachgeladen und konntest direkt weiterschießen. Und sie haben das so geschrieben, dass diese uralte Technik, ohne Verzögerung nachzulassen, also instant nachzuladen, vergessen wurde. Schon wieder. Also genau. Dann hat er sonst den Spin drauf gemacht. Sie wurde nicht entfernt, diese Technik, sondern sie, oder der Bug, sondern die uralte Technik so nachzuladen wurde vergessen. Und die Operator haben einfach ganz plötzlich vergessen, wie man das macht. Ja. Ich weiß nicht, du hast es gelesen. Mein Liebling, oder das, was ich am lustigsten fand, war Fuse, oder? Weißt du, ja, warte mal. Da Fuse. Fuse, oh mein Gott. Fuse's gloves will now match his uniform. Confirm that he will not be forgetting items from the packing list again. Also wer es nicht verstanden hat, die Handschuhe von Fuse werden jetzt zu seiner Uniform passen. Wenn ihr also eine Skin-Uniform anhabt, dann sind die Handschuhe auch die Skin-Uniform. Und nicht irgendwie anders. Und er hat bestätigt, dass er seine Sachen jetzt nicht mehr vergessen wird. Genau. Also das ich glaube, das liegt tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich von Ubisoft selbst. Aber jetzt haben sie Humor. Also, ja, das ist schon ein cooler Humor. Es kommt halt das, was viele und Leute. Ja. Es gab jetzt ein Stealth-Buff, während ich das sage, bewege ich meine Finger wie so Hasenohren. Ja. Für IQ. Denn die Arschbacken zählen nicht zu. So, die Arschbacken zählen nicht zur Hitbox. Es wurde getestet, tatsächlich, die Hitbox von IQ ist so, dass der Hintern, ein Stück vom Hintern, nicht zur Hitbox zählt. Das heißt, ja, Stahl-Arschbacken. Oder sie hat Pads drin, damit es aussieht, als hätte sie den Arsch. Aber sie wirklich... Ja, aber, und ich würde mal sagen, letzte Fix, den wir jetzt bereden, nämlich, IQ hatte tatsächlich den falschen Nagellack hatte an den Fingernägeln. Genau. Wenn man aus der dritten Person ansah und das wurde jetzt auch gefixt. Jetzt können die Leute sich natürlich aufregen. Alter, warum fixen die sowas? Netcode, hallo! Oder Ibana! Aber ja, ich meine, das sind Codes, das ist was ganz anderes als ein Grafiker, der vielleicht 20 Minuten braucht, um eben die Grafikdatei zu öffnen für die dritte Personsansicht und dann kurz ein bisschen Farbe zu ändern. Ja. Also das ist jetzt nicht wirklich... sind zwei verschiedene Teams und dann auch noch, da, so lange hat es jetzt auch nicht gedauert, dass man da sagen könnte, das wäre Zeitverschwendung. Gut. Für das. Ich sage, mache ich weiter. Nämlich mit, ja, das wird jetzt die kurze News. Mass Effect Andromeda, man kriegt jetzt das Deluxe-Update oder Upgrade. Und sich die normale Version geholt hat und dann halt zur Deluxe upgraden will, kann man das machen. Ich persönlich würde es nicht wirklich empfehlen. Ich habe jetzt nicht wirklich viel daraus erhalten. Jedenfalls nicht viel, was mir gefällt. Du kriegst halt drei Skins für den Nomad. Einen, den du auch direkt kriegst, und dann zwei, die noch im Mai folgen. Das ist halt ein Gold-Skin, der jetzt da ist. Dann ein Booster-Pack für den Multiplayer-Koop, wo du 50% mehr EP erhältst. Dann halt ein paar Panzerungsstücke und ein paar Rüstungen. Und ja, ein paar Waffen und halt ein Pijack. Das ist so ein Weltraumaffe. Aber persönlich, ja, für mich hat sich das Geld nicht gelohnt, die 10 Euro. Da hätte ich mir auch denken können, ja, für die paar Sachen, die ich da bekomme, für den einen Skin und den einen Weltraumaffen, den ich hin und wieder in dem Schiff antreffe, hätte ich mir die 10 Euro auch sparen können. Gehe ich direkt weiter. Nämlich, alle kennen's, jeder Gamer hat schon mal davon gehört, Call of Duty und das Spiel Call of Duty World War 2 mit dem kreativsten Namen überhaupt. Ja, scheinbar wurde der Release bestätigt oder Termin. Es wird jedenfalls bald schon angekündigt, nämlich am 26. April 2017. Das ist ein Mittwoch, für solche, die es nicht wissen. Dort wird um 19 Uhr unserer Zeit, also deutscher Zeit, ein Stream starten. Und diesen Stream wird dann dieses Spiel auch vorgestellt. Und die Beschreibung zu das Spiel enthält tatsächlich auch eine Kampagne inklusive D-Day. Und es scheint auch ein Koop-Modus für die, oder mit einer eigenen Story zu kommen. Aber das Spiel hat scheinbar keinen Zombie-Modus. Also das wird wahrscheinlich ein paar Spiele abschrecken, die eher auf den Zombie-Modus aus sind. Scheinbar hat Call of Duty auch wieder Verstärkung aus Hollywood. Man kennt es schon aus Advanced Warfare damals mit Kevin Spacey, der dann den Bösewicht gespielt hat. Und jetzt hat man einen Schauspieler namens Josh Duhamel. Wer Josh Duhamel nicht kennt, dem könnte der vielleicht bekannt kommen, bekannt sein aus Filmen wie Transformers, wo er unter anderem in allen modernen Transformers-Filmen den Soldaten Lennox spielt. Also Soldat spielen passt schon. Und er scheint tatsächlich in den, also es wurde nicht bestätigt, aber er scheint tatsächlich in den Motion Capturing Arbeiten für Call of Duty World War 2 enthalten gewesen oder mit gewirkt zu haben. Und das wäre schon sehr cool. Muss ich schon sagen. Das wäre schon, finde ich persönlich, wäre schon sehr cool, denn ja, die Meinungen sind gespalten über Advanced Warfare, aber ich persönlich fand die Story schon geil inszeniert. Genauso wie zum Beispiel Infinite Warfare, das Streitspiel schlechthin, wo die Story auch sehr geil inszeniert war mit dem Schauspieler für Jon Snow aus der Serie Game of Thrones. Dessen Name ich nicht weiß. Weil ich das hier nirgends stehen habe. Auch nicht. Weil ja. Davon. Aber es ist an sich, fände ich schon cool, wenn da wirklich aus Hollywood wieder mal Verstärkung da ist. Ja. Würde ich sagen, machst du weiter, ne? Genau. DPD, also Dead by Daylight oder Dead by Backlight, wie dem auch sei, wird am also wird für die Konsolen jetzt rausgegeben, für PS4 und Xbox One, im Juni. War ganz genau am 20. Juni in Nordamerika und am 23. Juni in Europa. Für 30, also US-Dollar. Welches genau $10 mehr sind als auf Steam. Also, man sieht, Konsolen haben nur Schlechtes. Ja, man muss auch bedenken, dass sie ja, warum auch Ja, natürlich. immer, Das Sony und Microsoft Geld geben müssen, damit sie das Spiel herausbringen können auf den Konsolen. umzuschreiben. Unter anderem für die, und wie heißt es, für die Developer-Kits der Konsolen, die sie ja kaufen müssen, um das zu testen, ob das Spiel läuft. Wobei diese 10 Euro sogar ziemlich wenig sind, weil normalerweise kosten die Konsolenspiele teilweise so 30 Euro mehr. Oder 10, 30 Dollar. Nur halt für Konsole. Weil man könnte auch daraus schließen, da sie 1,8 Millionen Copies und mehr auf Steam verkauft haben, dass sie halt genug Geld hatten, um das halt jetzt nur für 10 extra Dollar rauszuhauen. Ja, wenn man bedenkt, Steam kriegt 30%, glaube ich, war das. Ja, das ist schon ordentlich Geld. Ja, 1,8 Millionen, also 1,8 Millionen mal 20. Also gut, ich weiß nicht, ob es genau $20 sind, aber. Ja. Also das ist eine Menge Geld. Aber ja, ich meine, sie haben ja auch noch extra DLCs, die man sich kaufen kann, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob die dann auch noch mit rauskommen, aber ich würde mal raten, ja. Also wenn die aber dann zum Beispiel gratis auf den Konsolen dabei sind, dann wäre ich pissig. Dann werde ich toxisch. Wenn was drin ist, wie wird, sorry. Wenn die DLCs auf den Konsolen gratis mit enthalten sind. Ach so, ja, das wäre Bullshit. Ja, egal, ob es 10 Euro extra sind. Also auf jedes DLC kostet, glaube ich, so 6, 7 Euro auf Steam und das ist dann. Das ist Bullshit. Ich hatte das Spiel schon bevor es cool war. Bäh. Genau. Nein, hatte ich nicht, aber ja. Ich schon, weil ich hatte es also direkt nach der Beta, also direkt als es rauskam, habe ich es mir geholt. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, nur dann halt ganz alleine Dauerkiller spielen und alleine Survivor war halt nicht das Geilste. Man hat ihn dann hin und wieder eine düstere Lache von ihm gehört, wenn man im Teamspeak saß mit ihm. Ja, da kriegt jeder mal seinen bösen inneren Killer. Also kann man da rauslassen. Genau, also alle Add-ons insgesamt kosten alleine auf Steam 29,95. Yay, das ist genauso viel Alle. wie das Spiel oder mehr als das Spiel. Nehmen vier, also ja, Euro, stimmt, das ist ein bisschen mehr als Dollar. Das Bestimmt. ist ja Und fast dabei sind wie zwei Arma. davon gratis. Ein Wo? war ein komplett gratis hier Pack. Das andere ist ein Update gewesen. Was war denn das Gratis-Pack? Gratis Pack ist The Last Breath Chapter, also mit Nurse und der Kanadierin. Was? War ein Gratis Pack, also das war nicht von Anfang drin. Ist das automatisch installiert? Wahrscheinlich, ja. Das muss ich jetzt gucken. Und das andere ist Left Behind, das ist halt die Geschichte mit, dass sie halt mit den Machern, also mit, warte, Wolf? Day by Elf? Deadlight. Warte, wie ist es auch gesprochen? Valve oder Wolf? Valve. Valve. Valve, okay. Halt zusammen, also mit den Machern von Left 4 Dead von Valve halt zusammengearbeitet haben. Das ist nicht automatisch installiert. Kannst du ja machen. Ah, okay, und 9,99 € für den Original Soundtrack. Aber dennoch. Es ist halt immer noch eine Menge Geld, die man einfach gratis nicht so. Ja. Also, ja. Es ist schön, dass es auf Konsolen rauskommt. Ich persönlich denke mir schon, Ist es muss unnötig, meiner gepatcht, Meinung also nach. schnell gepatcht werden. Ja, muss es, aber es ist unnötig für Konsolen, weil du kannst es auf dem PC genauso gut mit Controller spielen, wenn du Lust hast. Also, Ja, der aber einzige nicht Grund, jeder warum kann man sich sich, halt. oder ja, nicht jeder will sich einen Natürlich, also, wenn du PC eine Konsole leisten. holen, eine Konsole leisten kannst, kannst du dir auch einen PC leisten, der genug für Dead by Daylight ist. Ja. Hoffentlich startet er jetzt nicht Dead by Daylight, das will ich gar nicht. Dead by Nee, er Daylight startet startet, Dead ja. by Daylight. Ich hoffe, du hast nicht den Bug, so wie ich den oft habe, dass die Lautstärke auf 100% ist, einfach. Das wäre schade. Bam! Weil ich habe das so, Darauf auch gewartet, wenn meine ja. Lautstärke in Windows auf 3 ist und die in Lautstärke auf 5, ist es trotzdem so So. laut, dass ich nicht klarkomme. Aber Dead by Daylight, ich meine, nicht jeder will sich überhaupt einen PC leisten. Du meinst, es sind viele Leute, die wollen gar Ja, keinen gut. PC, denn, ja. Ich meine, Exklusivtitel unter anderem auch und, Ja, gut. Aber ja. trotzdem ist halt. Viele Leute Es halten ist es halt nur für einfach diese für Leute. lohnender, wenn sie sich eine Konsole holen, also dass man mehr für sein Geld kriegt. als wenn man sich einen PC holt. Ich weiß ja nicht. Also, dass man mehr für sein Geld kriegt, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, die einzelnen Spiele kosten 70, 60 Euro. Mhm. Die Konsole noch 400 irgendwas. Also. Ich meine, meine Steam-Library allein schon hat fast 200 Spiele. Kostet ja voll gratis. Ab 106. Also insgesamt 106 ohne Gratis-Spiele, glaube ich. Mhm. Also dementsprechend, ja. Ich meine, Gratis-Spiele kriegt man bei PS Plus auch. Aber dafür bezahlt man das. Das sind nicht Gratis-Spiele. Genau, nicht ganz auf jeden Fall. Es ist im Prinzip wie reduzierte Spiele. Aber gut. Mhm. PC Mustard Race und dann let's go. Ja, nämlich weiter. Nintendo Switch. Mal wieder. Laut dem CEO von Stardock, die Firma, die unter anderem Ashes of the Singularity gemacht hat, und das schöne kleine Start-10-Menü für Windows 10, wo du das Windows 7 Startmenü hast, halt nur im Windows 10-Style, der sagt, dass Nintendo für die Switch keine Third-Party-Titel oder keine Third-Party-Unterstützung benötigt, dass sie das auch die Switch auch so tragen können. Und ich denke mir dann persönlich, wie viele Pilze hast du gegessen? Weil darauf basieren Konsolen. Es ist. Sie kostet genauso viel wie die Ursprungs-PS4 und ist erst jetzt erschienen und nicht mit der PS4 und der Xbox One gleichzeitig. Und ja, das denke ich mir auch schon wieder. Nintendo braucht Third-Party-Support. Die können nicht einfach ohne. Die brauchen Spiele von anderen Firmen. Sonst wird das wieder nur so eine Nintendo-Maschine wie bei der Wii U. Und ja. Ja, jeder weiß, wie schlecht die Wii U war. Und dementsprechend denke ich mir so, warum? Die brauchen dringend Third-Party-Support. Ich meine, ich habe jetzt keinen Grund, mir eine Switch zu holen. Mal davon abgesehen, dass es ein Plastikding ist, von dem ich ja generell nicht wirklich beeindruckt bin. Und da denke ich mir dann, einerseits würde ich so noch warten, weil die Switch mir zu billig produziert ist. Aber andererseits, was hätte ich jetzt für Spiele? Ich glaube, Mario Kart 8 ist auch noch nicht erschienen, oder die Deluxe-Version. Du hast Breath of the Wild. Ja. Und ein paar andere Zeldas, aber. Oh. Und wenn ich online spielen will, muss ich jedes Jahr 60 oder 50 Euro zahlen. Weiß es nicht. Trotzdem. Du musst Geld zahlen. Ich muss Geld zahlen und kriege dann jeden Monat ein gratis NES-Spiel. Aber nur für den Monat. Genau. Und dann musst du nicht nur, also wenn du alleine lebst, musst du nicht nur dafür bezahlen, du musst auch noch für die generelle Internetrechnung bezahlen. Yay! Wie jeder andere, wenn es schnell ins Internet geht. Echt. Und da denke ich mir persönlich so, ich meine, scheinbar haben ein paar Tüftler es schon hinbekommen, dass man dank dem neuen System der Switch, das ja auf den Nvidia Tegra-Chip basiert, ist schon hinbekommen, dass man Breath of the Wild auf dem PC spielen kann. Ist nicht ganz offiziell und auch wahrscheinlich in Deutschland nicht ganz legal. In Amerika scheinen die Gesetze da anders zu sein mit dem Emulieren. Aber da denke ich mir persönlich, warum soll ich mir dann die Switch holen, wenn ich auch das, ja okay, ich würde jetzt nicht empfehlen, dass man runterlädt. Ist ja nicht ganz legal. Also gar nicht legal. Aber warum sollte ich mir dann die Switch holen für 400 Euro? Ein Gerät, das mir nicht wirklich gefällt, wo ich mir dann extra noch eine Schutzhülle die Schutzhülle für kaufen muss. Und ja. Da denke ich mir auch, warum? Ich meine, das Ding verformt sich, weil es zu warm wird. iPhone. Ja, nee, das verformt sich, weil es zu dünn war. Also die Switch verformt, einige Switch-Systeme verformen sich, weil sie zu warm werden im Dock. Und dann denke ich mir so, wenn man sie zu oft in die Station steckt. Ja, am Bildschirm, wenn man sie nicht richtig reinsteckt. Und dann denke ich mir so, warum? Warum Nintendo? Warum nicht ein ein ordentliches Gerät produzieren. Das ist okay, ja, ich bin da einer der wenigen, der 600 Euro für ein ordentliches Spielesystem bezahlen würde, das so klein ist und ordentlich Spiele hat. Aber dann hätte es wahrscheinlich auch ordentlich zum Beispiel gebürstetes Aluminium. Ich meine, mein fucking 200 Euro Smartphone ist besser produziert als die Switch. Und da denke ich mir auch so, warum soll ich mir eine Switch holen mit einem Controller-Halter-Ding für die Joy-Cons, das aussieht wie eins dieser Hundespielzeuge, die man damals bei McDonald's auch bekommen hat. Mit diesem eckigen Kopf. Die dann so geblinkt haben. Und dann denke ich mir echt, warum? Ich meine, ja. Die Switch hat zu viel, also hat Fehler. Jede Konsole hat Fehler, aber die Switch hat einfach zu viele Fehler an den Stellen, wo es mir wichtig wäre. Und dann denke ich mir, warum soll ich dafür so viel Geld ausgeben und dann nochmal für jedes Spiel, ich glaube, 60 Euro. Extra. Ja, ungefähr, ja. Warum sollte ich das machen? Davon habe ich doch gar nicht wirklich. Und dann denke ich mir, warum soll ich mir für die Switch Monster Hunter holen, wenn ich auch einfach zurückgehen kann auf meine PSP? Ja. Oder mir ein Tablet nehmen kann für 400 Euro von Nvidia, ein Nvidia Shield, und darauf dann den PSP-Emulator anschmeißen kann. Für ein PSP-Spiel, was ich gekauft habe. Ne? Ihr müsst Spiele, die ihr emulieren wollt, kaufen. Dann ist es legal. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, ich sag dir gar nicht, weil du hast das Spiel recht, viel Spiel gekauft. Also. Ja. Aber an sich, nee. Für diese eine Kopie, nicht für das ganze Spiel. Weißt du, was man für 400 Euro kriegt? Eine Grafikkarte. Ja, eine gebrauchte 1080. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Power. Das ist. Allein die 1080, mit der 1080 könntest du wahrscheinlich eher ein besseres Gaming-System betreiben, als mit der Switch. Ja, aber es ist auch eine Konsole, also, naja, ne? Es ist so ein Hybrid-Ding. Also, sie haben es als Konsole mit Portable-Feature gemarktet, aber eigentlich ist es ein Tablet mit Griffen an der Seite mit einem Stand. Also ich bin bei der Switch skeptisch und ja. Also Ich muss sagen, ich hätte irgendwie schon Bock, Breath of the Wild und sowas zu spielen auf der Switch, aber ich finde es nicht, also ich finde es ist nicht wert, so viel Geld auszugeben für so ein, zwei Spiele oder so. Ich meine, ich würde mir auch keine PS4 holen, nur für Spider-Man. Nein. Ich würde mir PS4 holen. Ich habe hier eine stehen. Aber ich würde mir keine holen. Das lohnt sich einfach nicht. Das Einzige, was sich lohnen würde, wäre es halt, wenn du halt extrem viele Exclusive-Titel auf der PS4 spielen willst. Wobei es dann halt auch extrem teuer ist, weil jedes Spiel 60, 70 Euro kostet. Ja, das kommt drauf an. Ich meine, ja, gebraucht nicht, aber die kosten halt immer noch sehr, sehr viel Geld, wo sie am PC dann halt, wenn sie... Hälfte. So Titel, sind. Die du am PC schon für ein paar, also für 10, 20 Euro kriegst, die kosten auf der Konsole einfach noch viel zu viel Geld. Ja. Das ist halt wirklich. Ja. Gehen wir weiter. Jetzt waren wir pessimistisch genug. Bring uns was Lustiges, was Fröhliches. Okay. Quick News, würde ich behaupten. So, und zwar, ich nehme einfach mal an, dass es ein Amiland ist, weil nur in Amiland sowas Bescheuertes passieren kann. Und zwar ein Schüler, also der so, das ist halt ein Artikel und der Artikeltitel ist: Schüler muss angeblich zocken. Der clevere Einfall eines Siebenjährigen. So, und er hat den vermeintlich cleveren Versuch gemacht, seine Eltern dazu zu zwingen, dass er mehr zocken darf, indem er so getan hat, als wäre es eine Schrift der Schule. So, ich werde jetzt erstmal ein Original durchlesen und dann halt in der übersetzenden Form. So. Dear Parents, Nathan has been doing good in all his classes except for video game class. Ausrufezeichen. If he does not stay up all night playing video games, he will get kicked out of school. 3 Ausrufezeichen. Start letting him Ich hasse Handschrift. Es ist in Blockbuchstaben in siebenjähriger Handschrift geschrieben. Halt. Es ist halt Start letting him stay up all night and start tonight. Ausrufezeichen. He can play anything. Computer, Wii, iPad, iPod, iPhone and any other electronic. From the school. So. Die Leute, die es nicht verstanden haben, nochmal in der letzten Version. Liebe Eltern, Nathan ist gut in allen seinen Fächern, nur nicht ihr Fach Videospiele. Sollte er nicht die ganze Nacht aufbleiben dürfen, um Videospiele zu spielen, wird er von der Schule geworfen. Lassen Sie ihn die ganze Nacht wach bleiben, schon ab heute. Er darf alles spielen, Computer, Wii, iPod, iPad, iPhone und alle anderen elektronischen Geräte. Von der Schule. Das ist einfach so. Es ist für einen Siebenjährigen schlau, aber es ist an sich einfach so dämlich. Vor allem, weil er es halt in seiner eigenen Handschrift geschrieben hat. Und ja, dann aber, mit der Anrede, liebe Eltern und von der Schule. Liebe Grüße, die Schule. Genau. Oder der Lehrer. Ja, darauf falle ich als Eltern auch voll rein. Ja, die Eltern haben es mit Humor gesehen. Und das Erste, was sie machten, ist, diesen Schulbrief, also vermeintlichen Schulbrief, auf Reddit zu veröffentlichen. Lebe das Internet. Ja, ich würde es extrem scheiße finden, wenn ich der Sohn wäre, muss ich sagen. Der Sohn kennt noch kein Reddit. Ja, ich weiß nicht. Der ist sieben. Ja, aber ich meine, er hat einen Computer, also. Und ein iPod. Ja, aber wahrscheinlich iPod. Eher zum Spiele spielen. Wie auch immer. Und, es ist einfach merkwürdig. Also auf Reddit ist es ein sehr großes Set geworden, genau wie auf Imgur. Auf Reddit hat man nicht genau zwei, aber auf Imgur wurde es 1,7 Millionen Mal aufgerufen. Das heißt, dass so ein paar mehr Leute wissen von dieser schlauen Idee und werden es wahrscheinlich nachmachen. Bisschen besser als das, was er da geboten hat. Ja, es ist. Also es ist für einen Siebenjährigen eigentlich voll intelligent, aber an sich kann man da eigentlich nur so ein bisschen beschämt drüber lachen, weil es ist einfach viel zu dämlich. Darauf fällt doch keiner rein. Vor allem kein Erwachsener. Vor allem nicht die Eltern. Ja, aber ist lustig. Das Geilste ist halt einfach im Fach Videospiele. Das mache ich auch gern. Das hätte ich liebend gern. Nicht IT oder halt Design oder sowas, oder halt, hast nicht gesehen? Nein, Videospiele. Ja, Mensch. Weil im Zettel hatte halt Videogame, erstmal wie Lehrraum Deo, Lehrraum Game geschrieben. Und alles groß. Auch wenn es Blockbuchstaben sind, halt alles in Caps, könnte man sagen. So, Videogame Class. Das ist nicht irgendeine Klasse, das ist die Videospielklasse! Genau! Begonnen Hand! Oh, ein Insider, mal wieder. Aber würde ich sagen, gehen wir weiter. Was ganz Interessantes: Corsair, also zwei Computerhersteller, Corsair und MSI, haben zusammengearbeitet. Was eigentlich relativ selten passiert. Aber Corsair und MSI haben halt in dem Fall zusammengearbeitet. Sie haben zusammen eine Grafikkarte oder einen Kühler für eine Grafikkarte entwickelt, für die GTX 1080 Ti von Nvidia, der einen AIO-Kühler hat, also einen All-in-One-Wasserkühler, mit dem man dann, ja, Wasser kühlt, die Grafikkarte. Yay. Die Grafikkarte sieht schon so ein bisschen frankensteinhaftig aus. Ich gucke mir gerade die Bilder an. An sich, wer Computer kennt oder selber seinen Computer gebaut hat oder sich Teile angeguckt hat, die All-in-One-Cooler für die CPU sind ja mit zwei Schläuchen zu einem Radiator hin, wo dann mit einem Lüfter Luft durchgeboostet wird, um die Wärme wegzukriegen oder abzutragen. Und es sieht so aus, als hätte man eine Grafikkarte genommen, dann hoch, also den Deckel abgemacht, dann so einen CPU-Kühler reingepackt und dann wieder Deckel drauf. Denn die Grafikkarte selbst hat tatsächlich noch einen Lüfter. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, um das Logo von MSI drauf zu haben, auf dem Lüfter oder so. Das, ja. Ich weiß nicht, warum man überhaupt solche Grafikkarten macht, denn wirklich All-in-One-cooler Grafikkarten sind nicht wirklich die beliebtesten Grafikkarten. Davon gibt es halt auch sehr, sehr wenige. Was Sinn macht, wenn die Leute sie kaum kaufen. Und wer seine Grafikkarte wassergekühlt haben will, der nimmt eigentlich meistens einen Custom Loop, also einen selbstgemachten Wasserdurchlauf. Und ich meine, die Karte kriegt man nur im Online-Store von Corsair. Oder, ich dabei, Corsair, im Online-Store. Und die kostet 900 Euro. Ich glaube, die Basis, also die normale GTX 1080 Ti kostet nur 800. Also deshalb würde ich sagen, nee, lieber darauf verzichten. Ich meine, für 100 Euro kriegst du auch einen kompletten Custom Loop. Ja. Und ich direkt weiter. Titanfall 2. Ein Spiel, das Leander ein bisschen hasst. Bisschen. Eine Hassliebe könnte man es nennen, weil es ist kein schlechtes Spiel. Ja, so ähnlich wie bei Dark Souls. Ja, aber Dark Souls gehst du freiwillig wieder zurück. Da muss ich die Trenchen nicht reinzerren. Aber für Titanfall 2 wurde nämlich der Termin und auch ein paar Details zum kommenden DLC Störimpuls veröffentlicht. Und dieses DLC wird wie immer wieder gratis sein. Und ich habe keine Ahnung, was erscheinen wird, weil das steht hier irgendwie nirgends. Doch, nein. Yay, Vorbereitung pur. Aber an sich, es werden neue Karten kommen, zum Beispiel die Karte Glitch. Das wird so circa die, die Tutorial-Welt darstellen. In der Story sieht man ja so ein bisschen vom Planeten, der Heimatplaneten des Captain Lastimosa. Diese Welt soll es darstellen. Und dann noch zum Beispiel die Live-Fire-Karte Deck, die dann enge Innenräume bietet. Und dann soll dann die neue Gruppierung MRVN dazukommen. Ich kann nicht sagen, was das heißt. Der Todgeweiht-Spielmodus und ein Update für den Hauptmenü. Das Hauptmenü soll dann einen neueren Look erhalten, der das Menü ein bisschen übersichtlicher macht und es ein bisschen besser aussehen lässt. Und unter anderem, das Generationenlimit wird anscheinend von 10 auf, 100 angehoben. Und persönlich bin ich immer noch gespalten, denn ich will immer noch, dass Leute, die noch nicht Generation 1 erreicht haben, das ist sowas wie Prestige, getrennt werden von denen, die es haben. Denn es ist wirklich nicht schön, wenn du von Generation 10 Leuten weggeprügelt wirst. Yay. Aber ja. Es gibt noch die Wahlmöglichkeiten, wenn man sich einen Prime Titan gekauft hat, ob man die Prime-Version der Exekution haben will. Oder die normale. Es kommen eine neue Exekution für den Piloten. Und der Live-Fire-Modus wird auch im Privatspiel zugefügt. Also wer Piloten-Matches haben will im Privatspiel, der kann sich freuen. Oh, das war soweit zu Titanfall. Dann husche ich schnell über Watch Dogs rüber, nämlich der dritte DLC ohne Kompromisse wurde angekündigt. Ich finde Watch Dogs 2 recht cool, aber dazu komme ich später. Ich werde mir den DLC nicht kaufen. Vorerst. Also ich habe keinen Grund, mir den Season Pass zu holen. Denn ich bin erstmal so schon beschäftigt mit dem Spiel und so sehr mag ich es dann auch nicht, dass ich mir einen Season Pass für 40 Euro kaufe, wenn ich andere Prioritäten habe. Oh. Kurz Luft holen. Ich kann auch kurz was einschneiden. Ja, dann schmeiß mir was ein. Dann kann ich eben was trinken. Genau, jetzt, wo du Exekution gesagt hast, ist mir auch was eingefallen. Und zwar in For Honor, ich weiß nicht, ich glaube, niemand hat das gecovert, weil ich der Einzige bin, der das macht. Aber in For Honor wird es demnächst, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, ich habe eine Woche lang nicht mehr spielen können, weil ich halt weg war. Aber es wird demnächst oder ist schon rausgekommen, dass es neue Exekutionen und Skins oder halt Emotes gibt für jeden Helden. Und ich muss sagen, ich kann jetzt nicht genau beschreiben für jede Exekution, das ist ein bisschen schwierig, aber jede Exekution sieht geil aus. Vor allem die für meinen Main, also Warden, ich liebe sie. Man greift den Gegner am Hals, zieht ihn hoch und sticht ihn einfach das Schwert durch den Hals, durch die Brust und wirft ihn einfach hinter sich, als wäre er einfach ein Müllsack. Du bist Müll, Pigs, Pigs, Pigs. Genau. Ja, Mann. Ja. Dann gehen wir weiter, nämlich das Samsung Galaxy S8 ist ja vor kurzem erschienen und es kommen extrem viele Klagen auf über Displays mit Rotstrich. Also Displays, die anscheinend etwas roter sind als andere Displays. Denn bei OLED oder OLED-Displays ist es tatsächlich so, dass die Displays nicht immer perfekt weiß sind, wenn du eigentlich weiß haben solltest. Und, ja, ich weiß nicht, warum die Leute sich beschweren. Einerseits, ich persönlich finde so ein bisschen Rotstich immer praktisch. Ich habe das sowieso eingestellt bei meinem Handy. Dann sind die Augen im Dunkeln, werden nicht so stark geschädigt. Ich will nicht sagen, dass sie gar nicht mehr geschädigt werden, weil das ist wahrscheinlich falsch. Aber es ist halt besser für die Augen im Dunkeln, wenn das Display weniger Blauton zeigt. Und dann wird das Display halt gefühlt ein bisschen roter. Also mich würde es dann gar nicht stören. Außerdem ist es nicht so unterschiedlich, dass du jetzt nur rot hast, als hättest du eine rote Sonnenbrille auf. Sondern nur ein leichter Rotstich. Es ist nicht so viel Unterschied. Und dann denke ich mir persönlich, es ist OLED. Das lässt sich in der Produktion nicht verhindern. Und Samsung tut schon was dafür, dass man das von der digitalen Seite aus korrigieren kann, dass man mehr Einstellungen hat für die verschiedenen Farbtöne. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass die Leute sich nicht so aufregen sollen. Wer wirklich sehen will, was ich meine mit dem Rotstich, kann auch gerne das neueste Video, oder nicht mehr neueste Video, von Unbox Therapy auf YouTube, also einfach Unbox Therapy, mit Y statt IAE am Ende angucken, denn dort sieht man 10 Samsung Galaxy S8 nebeneinander liegen und sieht auch, dass jedes irgendwie ein bisschen anders ist. Und der Unterschied ist tatsächlich nicht so groß, dass es einem auffallen würde, wenn man nur eins in der Hand hat. Aber ja, wie bei jedem neuen Smartphone wird um den kleinsten Fehler erstmal ganz viel Wirbel gemacht. Ah, ist aber verständlich. Diese Smartphones sind extrem teuer. Und dafür will man natürlich auch Leistung haben und nicht so. Ich meine, 800 Euro, ja, es hat schon Leistung, aber ich bin persönlich der Meinung, wenn jetzt keiner haufenweise davon oder mehrere davon nebeneinander gelegt hätte, wäre es wahrscheinlich keinen aufgefallen für eine Weile. Denn es ist nicht so stark, dass es dir direkt auffällt. Es kommt dir vielleicht anfangs ein bisschen komisch vor, aber du gewöhnst dich sehr, sehr schnell dran. Und dann ist dir das auch relativ egal, weil es verändert nicht so viel. Es ist jetzt nicht so, dass Blau plötzlich lila wird. Es ist einfach nur so eine Art Rotfilter übers Bild gelegt. Und dann denke ich mir auch so, warum machen sich die Leute so einen Stress? Und dann bleibe ich gleich bei Technik, nämlich Ryzen und Kaby Lake Prozessoren, also die neuen Ryzen Prozessoren von AMD und die Kaby Lake Prozessoren von Intel, sind ja eigentlich nur auf Windows 10 verfügbar. Also man kann nur Windows 10 mit ihnen betreiben. Wenn man sie auf Windows 7 oder 8.1 installiert, dann sind sie nicht supported. Also das heißt nicht, dass es nicht läuft, denn es läuft. Aber sie kriegen halt keine Updates. Und jetzt haben tatsächlich einen Nutzer namens Zephy, hat es geschafft, dass eine DLL zu finden, die daran schuld ist, dass man keine Updates laden kann. Mit den neuen Prozessoren, wenn man Windows 7 oder Windows 8.1 installiert hat. Und diese DLL hat er dann bearbeitet und hochgeladen, sodass die Leute sich die runterladen können. und dann installieren können, sodass die Updates trotzdem installiert werden. Also, klar, es können dann Fehler auftreten, aber man hat dann halt die Möglichkeit zu updaten. Bei den neuen Prozessoren. Und das finde ich cool. Denn, ja, more power to the consumer und so. Aber es wird wahrscheinlich wieder mit dem nächsten Patch behoben. Also Ziffy hat das selber gesagt, dass er sich dahinter hängen wird. Und dafür sorgen wird, dass mit so schnell er kann, dass mit den Updates dann auch wieder eine neue DLL rauskommt, dass man wieder updaten kann. Ja. Jetzt sind wir durch mit der Technik. Endlich, weil Leander ist nicht so technikfreudig. Also ich habe halt nicht wirklich Verständnis dafür, so dass ich darüber reden könnte. Doch. Ja. Rocket League geht nach China als Free-to-Play-Titel. Was? Ja. die chinesische Firma Tencent, die unter anderem auch so bombastische Titel wie Call of Duty Online. Ja, das gibt's. Was aussieht wie ein Mash aus haufenweise Call of Duties und einer schlechten Kunstklasse. Oder den von einer schlechten Kunstklasse gezeichneten Waffen und Tarnungen ist. Also jedenfalls so aussieht. Diese Firma hat sich dann entschieden, zusammen mit Psyonix zu arbeiten, um Rocket League als Free-to-Play-Titel nach China zu bringen. Und das macht für mich tatsächlich keinen Sinn. Ich glaube, Rocket League ist weltweit erhältlich. In jedem Land, auch China, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt jedenfalls asiatische Server. Genau. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht wirklich, warum sie da dann das ist Free-to-Play-Titel bringen. Call of Duty Online ist zum Beispiel auch ein Free-to-Play-Titel. Aber das ist ja was anderes. Das ist ja nicht Call of Duty Black Ops 3 oder so ins Online, sondern das ist ja eigenes Spiel. Während Rocket League gibt's ja schon. Also Rocket League, das wird jetzt nicht viel anders. Hoffe ich jedenfalls. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir da jetzt als Käufer des Spiels am Ende dastehen und dann so warum haben wir jetzt Geld gezahlt, wenn es dann gratis ist in China? Ja. Also die Chinesen, die das Spiel gekauft haben, es ist anscheinend wirklich in China zu kaufen, werden sich das nach dem Release der Free-to-Play-Version nicht mehr kaufen können. Sie kriegen ihr Geld nicht zurück, aber wenn sie bezahlt haben, können sie ihre Version schon benutzen. Und das macht den Move an sich noch verwirrender, denn warum es dann noch mit einer anderen Firma zusammen rausbringen, als Free-to-Play, wenn man auch genauso gut sagen könnte, hey, Free-to-Play auf Steam und Xbox und so. Ja. Obwohl, ja, Free-to-Play weiß nicht. Es wird gratis in China. Ich bin skeptisch, aber naja. Und dann zur letzten News heute. Robokloppe. Oder auch offizieller Titel The Surge. Hat einen neuen Trailer erhalten, der unter anderem auch den Kampf zeigt. Und es ist... Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur davon rede. Es sieht saugeil aus. Also es ist wirklich so, dass man halt auch gegen andere... Ob das Menschen sind, weiß ich jetzt nicht. Sie scheinen sich nicht so zu verhalten in den Trailern. Aber man kämpft ja auch gegen andere als Menschen zu definierende Lebewesen in Roboter oder halt Exoskeletten. Und halt auch Roboter. Und es sieht geil aus. Es scheint zu sein, dass zum Beispiel Hüpfen und Ducken nicht nur einfach da sind, um hin und wieder irgendwo durchzukommen, sondern auch im Kampf verwendet werden. Und dass man nicht einfach nur wie bei Assassin's Creed oder Batman ein bisschen eine Taste drückt, um zu prügeln und dann eine andere drückt, um abzuwehren oder zu kontern. Und ja, es sieht saugeil aus. Ich werde es mir auf jeden Fall. Also da so viel, wie ich gesehen habe, macht es, also ich habe richtig Bock drauf. Man kriegt so richtig das Kribbeln in den Fingern, weil es ist was anderes. Es ist keine Schusswaffen, scheinbar. Es ist. Ja. Es gibt ja Halt, heutzutage also wenig Spiele. ich würde es so identifizieren wie ein Dark Souls oder halt Bloodborne mit halt was eigentlich ganz eigenem halt. Beispielsweise nicht so wie bei Bloodborne oder Dark Souls, es gibt keine halt Unverwundbarkeits-Frames. Du Ja, musst halt wirklich na. wortwörtlich ausweichen. Ja, sowas nicht, aber an sich es ist halt nicht Bloodborne und Dark Souls, so dass man dann halt direkt stirbt, aber es sieht halt schon saugeil, also es ist halt so Cyber, Sci-Fi, Cyberpunk, Dystopie-mäßig. Und ja. Es scheint schon cool zu sein. Ich meine, eine fucking Plasma-Axt. Also, guckt es euch an. Es ist sau cool. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir für den Vollpreis kaufen werde, wenn es dann erscheint. Es erscheint am 16., nee, 16. Mai. Aber vielleicht werde ich es mir dann irgendwann kaufen. Wenn es reduziert erhältlich ist oder. Ja. Also, ich finde es saugeil. Sind wir eigentlich soweit durch mit den News? Worüber ich jetzt noch reden wollte, war tatsächlich Watch Dogs 2. Ich habe nämlich Watch Dogs 2 mal gekauft und jetzt seit letzter Woche circa spiele ich es. Seit einer Woche und es macht Spaß. Man mag es kaum glauben, aber es ist gut. Es ist wirklich gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich das in 10 von 10 Titel nennen würde. Also es macht Spaß. Es hat ein bisschen Koop-Inhalten. Ich habe jetzt nicht wirklich viel davon gesehen, dass ich meistens halt eher offline spiele. Aber es macht mir persönlich sehr viel Spaß und ich habe auch Spaß daran. Und ich finde persönlich, dass es lohnt sich. Also wenn, ja, vielleicht nicht unbedingt wie 40. Wenn sie es reduziert haben. 30 oder weniger Euro kann man sich auf jeden Fall kaufen. Wenn einem der Watch Dogs 1 so ein bisschen gefallen hat oder ja, wenn es testen möchte, beziehungsweise Interesse daran hat. Aber es ist saugeil. Man spielt einen Schwarzen. Das ist voll integrierend und so. Aber sich, man hat auch Was ich andere wollte. Sachen. Nein, es gibt zwei Schwarze. Jedenfalls zwei Schwarze, die hauptsächlich wichtig sind. Aber es hat halt. Es scheint halt, als wäre es tatsächlich. Es nimmt sich nicht so ernst, das Spiel. Und scheint auch tatsächlich wirklich mit Referenzen vollgeknallt. Sowas wie das Trollface oder Doge sind enthalten. Es ist eine Referenz auf die Internet-Sensation, oder Sensationshund im Internet. Boo. Du kannst Hunde streicheln. Das ist total cool. Und ja, jeder Charakter hat so seine eigenen. Also die Charakter sind tatsächlich wirklich gut. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie wie bei Aiden Pierce den möchte gern Typen hast, der Held sein will und die Bösen verprügelt. Du hast einfach Hacker, die beweisen wollen, den Leuten zeigen wollen, hey, diese Firma, die will eure Daten klauen und die Firma ist ganz schön böse. Und halt dann auch sagen, ja, es ist das notwendige Übel. Und so. Also die sich selbst nicht so ernst nehmen. Ich meine, du hast auch Wege, nicht tödlich zu spielen. Wie zum Beispiel ein Taser oder eine Paintball-Gun. Kannst du dann Leute mit einer Paintball-Gun abschießen? Oder du hast eine Art Granatenwerfer, der eine Elektroschockgranate wirft. Damit die Leute, ja, halt wie bei einem Taser K.O. gehen und nicht sterben. Und die Story ist wirklich verwunden. Es passiert wirklich viel in der Story. Und ich muss schon sagen, es ist cool. Also mir gefällt's. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen, Leander? Nö, nicht wirklich. Ja, dann würde ich sagen, guckt euch Roboklappe, also The Search mal an und ja, dann auf Wiedersehen, ne? Jo. Ciao. Auf Wiedersehen.